Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Wir haben heute zwei Themenschwerpunkte für euch vorbereitet. Zum einen blicken wir zurück zum Internationalen Kampftag der Arbeitslosen, dem 2. Mai. Und berichten von einer sehr lebendigen Demonstration, die in Berlin stattgefunden hat, genauer gesagt im Prenzlauer Berg. Dort wird uns sehr deutlich gemacht, warum Arbeit Verrat am Proletariat ist. Und zum anderen blicken wir etwas weiter zurück in den April. Am 24. April war ein ebenfalls internationaler Aktionstag für die Freiheit des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal in den USA. Dort fand auch in Berlin eine Demonstration statt, allerdings beschäftigen wir uns gar nicht so sehr mit den Mumia-Beiträgen, das wollen wir in einer Extrasendung machen, sondern eher mit anderen Beiträgen, die dort auch gehalten wurden und auf repressive Zustände hier in Berlin und in der Bundesrepublik hinweisen. Das sollen heute die beiden Themenschwerpunkte werden. Dazu gibt es natürlich ausgesuchte Radau-Musik vom Feinsten und los geht's gleich mit einer solchen, ich wünsche gute Unterhaltung. Alone in the dark, feeling so lonely. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh, oh. Wir haben Zeit! Alljährlich am 1. Mai findet das Spektakel statt, dass Menschen, die sagen, dass sie keine Lust auf Ausbeutung und Krieg haben, diffamiert werden, mit Polizeischikanen überzogen werden und von herrschenden Politikerinnen und den Medien als unsägliche Idiotinnen oder Idioten dargestellt werden oder Schlimmeres. Das ist auch dieses Jahr am 1. Mai wieder passiert. Das zeigt einfach, wie doll der Stachel sticht, der diesen ganzen Wahnsinn, der den Planeten langsam zugrunde richtet, in Frage stellt. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter kommentieren, denn darüber berichten und Kommentare aus allen möglichen Richtungen schreiben, das haben viele andere gemacht. Ich möchte daher auf ein Ereignis zu sprechen kommen, was sich in Berlin am 2. Mai zugetragen hat, was meiner Meinung nach einen genauso starken Angriff gegen die Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen fährt, allerdings etwas subtiler. Ich rede vom Internationalen Kampftag der Arbeitslosen. Der begann im Prenzlauer Berg am 2. Mai mittags um 13 Uhr vor der Gaststätte Beitz, zog dann einmal durch den Prenzlauer Berg und kehrte anschließend dort zurück zu einer musikalischen Abschlusskundgebung. Im Folgenden werdet ihr viele Töne und kurze Stellungnahmen hören, die sich mit dem Zwang zur Arbeit und dem besseren Leben für alle auseinandersetzen. Gute Unterhaltung. Hier, um für die Rechte der Arbeitslosen zu streiten, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir werden jetzt gleich unsere Demonstration starten vorher. Wir brauchen noch Ordnerinnen und Ordner. Wir brauchen noch 3 Ordnerinnen und Ordner, also insgesamt 3. Also 1,5 Ordnerinnen und 1,5 Ordner. Ah, jetzt nur noch 2. Wir fangen erst an, wenn auch diese 2 Ordnerinnen und Ordnerbinden verteilt worden sind. Und mir wurde gerade gesagt, wir müssen, wenn wir loslatschen, zwischen irgendwelchen Fahnen bleiben. Ich weiß nicht, was für Fahnen, aber vielleicht die Bierfahnen, ja, nein, weiß ich nicht. Aber würde uns wahrscheinlich die Polizei sagen, welche Fahnen gemeint sind. Ach, die Polizeifahnen, die gelb aussehen. Dazwischen sollen wir bleiben. Machen wir natürlich, weil wir alles befolgen, was uns vorgeschrieben wird. Jetzt aber erwarten wir erstmal den berühmten Paul Geigerzähler mit seiner Geige und seinem Zähler. Ja, schönen guten Tag. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt den 1. Mai gut überstanden. Ich spiele einen kleinen Dreivierteltakt, oder? Der heißt Karussell. Der passt irgendwie ans Hut her. Ich soll rumrennen und mal vermarkten. Ich renne rum und sage, wie toll meine Kräfte gerade starken. Ich simulier uns auf mal voll. Ich rufe laut, ich bin der Beste, mit Überzeugung im Gesicht. Doch die Zweifel und die Reste von meinem Mich erzähl ich nicht. Altes Pony im Vermarktungskarussell. Ich laufe los und will ja ankommen, aber ich bin ja nicht so schnell. Doch auch die Schnellen laufen Kreise und kommen an, wo sie schon waren. Es ist doch alles ganz große Scheiße, die Lage ist völlig verfahren. Ich soll rumrennen und mal bewerben. Ich renne rum und sage wie toll. Doch manchmal würde ich lieber sterben. Ja, na, nochmal, diese Strophe. Aber ihr dürft, weil ihr dürft so schunkeln und euch fühlen wie auf dem Oktoberfest, ja? Und ich soll rumrennen. Ich soll rumrennen. Das Lied ist schwierig, weil die immer gleich anfangen. Diese Scheißstrophen. Ich soll rumrennen und mal bewerben. Ich renne rum. Verflucht. Das ist. Man soll nicht so viel arbeiten, ja? Ich hab das nicht nochmal extra gelernt, ja? Doch manchmal würde ich lieber sterben, als so zu tun, als ob ich das mag. Ich soll rumrennen und mal bewerben. Na ja, ich tu's den ganzen Tag. Doch manchmal würde ich lieber sterben, als so zu tun, als ob ich das mag. Ich soll rumrennen und mal vermarkten. Ich renne rum und sage, wie toll meine Kräfte gerade starken. Und weiß ja auch nicht, was das soll. Die Demonstration setzte sich in Bewegung und obwohl die Polizei mehrfach mitteilte, dass es an die 200 Leute seien, die an der Demonstration teilnehmen, glaubte der Moderator das nicht, hielt es für typische Übertreibung der Polizei und stellte einmal die Verhältnisse klar. Am 2. Mai, dem internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen, gegen den Zwang zur Lohnarbeit, für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. So viel, wie jeder Mensch für ein gutes Leben braucht. Nicht einen Cent weniger. Wir sind mittlerweile angewachsen auf etwa 43 teilnehmende Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ungefähr. Damit gehören wir zu den kleinsten Massendemonstrationen der Welt. Reiht euch ein! So, wir sind uns noch ein bisschen uneinig, ob ich jetzt die Demo-Route erkläre oder ob ich die Demo-Route nicht erkläre und wir uns alle gegenseitig überraschen, wer wo langläuft. Wollen wir das so machen? Machen wir eine Überraschungsdemo? Nein, gerade, nein. Also gut, wir biegen demnächst nach rechts in die Schäferstraße. Es war der 2. Mai. Da fand zum allerersten Mal die große, machtvolle Manifestation der Arbeitslosen international überhaupt hier in Berlin statt. Wir starteten auch damals am Senefelder Platz. Die Route war schon, ich glaube, die gleiche wie heute. Und als wir damals vor 19 Jahren war das, genau, vor 19 Jahren zum allerersten Mal den 2. Mai begangen haben, da hätten wir nie gedacht, dass es noch 19 weitere Male bedürfen würde und wir dann immer noch nicht alle unsere Forderungen durchgesetzt haben. Reiht euch ein, kommt mit! Wir gehen am 2. Mai auf die Straße, denn wir sind der Meinung, dass die Menschheit sich nicht spalten lassen darf, die Gesellschaft sich nicht spalten lassen darf in Arbeitende und Arbeitslose. Denn die Bedürfnisse von Arbeitenden und Arbeitslosen sind nicht gegensätzlich, sondern die gleichen. Alle wollen ein ruhiges und gesundes und gutes Auskommen. Und auch die Arbeitslosen sollten nicht gespalten werden in die Arbeitswilligen und die Arbeitsscheuen. Denn auch hier gibt es keinen wirklichen Widerspruch. Vor der Schikane und die Angst vor der, sagen wir mal, schlechten Bezahlung bei Arbeitslosigkeit ist das größte Druckmittel auch im Kampf gegen Arbeitende. Wer gute Arbeitsbedingungen haben will, der muss sich auch für gute Bedingungen für Arbeitslose einsetzen. Denn dadurch wird er selber seinen eigenen Forderungen auch mehr Wichtigkeit geben können. Denn dann wird man ihm schließlich etwas bieten müssen dafür, dass er sein Leben und seine Zeit hingibt. Love is a cool, love is unfree. Le jour défile, oh, pas la nuit. Partie de rouge, partie de gris. Nos révolutions sont trahies. Partie de rouge, partie de gris. Nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paye. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé, ne rêvons plus. La jeunesse ne le temps perdu. Le temps payé, ne rêvons plus. La jeunesse ne le temps perdu. Les yeux faits pour l'amour de mer, sans le reflet de mon objet, sans rêver, sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Sans rêver, sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés, viennent à nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence. On va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence. On va mûrir dans la violence. Brûler la paix. Ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se recueillant le jour de fête. Au vent qui sème la tempête, se recueillant le jour de fête. Les fusils sûrs nous l'ont dirigé. Contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Ihr hört Radioaktiv hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir berichten vom Internationalen Kampftag der Arbeitslosen. Gerade hörten wir Paul Geigerzähler, der auf einer Demonstration anlässlich des Internationalen Kampftags der Arbeitslosen am 2. Mai in Berlin spielte. Weiter geht's mit Eindrücken von der Demonstration. Arbeit ist Verrat am Proletariat. Liebe Einsatzkräfte für das Gemeinwohl, lebenswertere Arbeitsbedingungen. Liebe Tunten, Queers und Liebende aus aller Welt. Seit 2005 lebe ich im Tuntenhaus in der Kastanienallee. Das 34-jährige Tuntenhaus ist die am längsten existierende queere Hausgemeinschaft Berlins mit derzeit 36 Personen. Das Tuntenhaus und die Community im Umfeld sind sozial und kulturell engagiert. Zum Beispiel finden im Freiraum im Kronleuchterhof rauschende Hoffeste, die preisgünstige Küche für alle, Lesungen und Workshops statt. Dort treten Musikbands, Chöre und glamouröse Trümmertunten auf. Und es gibt eine Verteilstelle für kostenlose Lebensmittel für bedürftige Menschen. Aber profitorientierte KapitalmarktanlegerInnen haben es auf dieses quietschlebendige Wahrzeichen der queeren Community abgesehen. Pfui! Pfui! Haut ab! Der Tuntenhausgemeinschaft droht jetzt, was schon bei ganz vielen anderen Häusern passiert ist. Verdrängung zugunsten des schnöden Profits. Derzeit läuft das Vorkaufsverfahren. Der Bezirk Pankow steht hinter uns. Auch der Bausenator Christian Gäbler bezeichnet das Tuntenhaus inzwischen als erhaltenswert. Trotzdem ist der Bestand der Hausgemeinschaft weiter existenziell bedroht. Über der Ikone Berlins, wie der Tagesspiegel titelte, schwebt das Damoklesschwert der kapitalistischen Verwertung. Wir wollen mittels des Vorkaufsrechts das Tuntenhaus in den gemeinwohlorientierten Wohnungssektor überführen. Eine Genossenschaft und eine Stiftung stehen dafür bereit. Aber wir brauchen auch noch die Zusage für einen Kredit vom Senat. Die Zeit drängt. Am 15. Mai ist alles vorbei. Wir erfahren mega viel Unterstützung und Zuspruch. Heute auch von euch. Knapp 20.000 Menschen haben unsere Petition schon innerhalb kurzer Zeit unterschrieben. Über 3.000 waren neulich vor unserem Haus beim mietenpolitischen Protest mit Tundenshow und Rave. Wir sind nur ein kleiner Baustein im MieterInnenprotest, aber wir sind aktiv. Schließt euch zusammen. Bezahlbare Mieten nicht nur fürs Tuntenhaus, sondern in der ganzen Stadt. Für ein Gemeinwohl und ein bezahlbares Leben und lebenswertere Arbeitsbedingungen für alle. Statt Profit für wenige. Ich sage, Tuntenhaus bleibt! Tuntenhaus forever! Danke euch! Macht weiter so! Sie Finanzinvestoren und machen Häuser kaputt, die funktionieren und gut sind für die Leute, die was damit anfangen. Das ist auch Teil unseres Kampfes gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Könnten sich die Menschen, die jetzt durch Finanzspekulation gezwungen werden, Häuser in den Ruin zu treiben, können die sich zurücklehnen und das Leben einfach genießen, wäre es für alle Beteiligten besser. Spaltung von Menschen in Arbeitende und Lohnarbeitende und Arbeitslose. Auf jeden Fall wollen wir jetzt gemeinsam ein morphisches Feld erzeugen. Und zwar mit dem Gebet gegen den Zwang zur Lohnarbeit, was von Michael Stein einst erfunden worden ist, gedichtet worden ist. Wir Für alle die, die noch nicht wissen, was ein morphisches Feld ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn viele Menschen gemeinsam das Gleiche denken, und zwar intensiv denken, dann steigen diese Gedankenströme über unseren Köpfen nach oben in den Himmel und bilden dort ein morphisches Feld. Dieses morphische Feld bleibt standorttreu und die Erde eiert darunter hinweg, denn die Erde ist ja keine Kugel, sondern ein Ei. Und dadurch kommen irgendwann sämtliche Gegenden der Erde in den Genuss dieses morphischen Feldes, was sämtliche Energie wieder nach unten abstrahlt. Das stimmt wirklich, das haben Wissenschaftler so ermittelt. Also, wir versuchen jetzt gemeinsam zu beten. Ich bete vor, das liegt einfach nur daran, dass ich hier so einen Zettel habe, wo die Worte draufstehen. Und ihr betet nach. Arbeit. Geißel der Menschheit. Verflucht seist du bis ans Ende deiner Tage. Du, die du uns Elend bringst und Not. Uns zu Krüppeln machst und zu Idioten. Uns schlechte Laune schaffst und unnütz Zwietracht säst. Uns den Tag raubst und die Nacht. Verflucht seist du. Verflucht. Und nochmal verflucht. In Ewigkeit. Amen. Wunderbar. Vielen Dank für diese schöne. Inzwischen war die Demonstration am Internationalen Kampftag der Arbeitslosen vor einem Einkaufscenter in Prenzlauer Berg angelangt. An der großen Straße, es fiel auf, dass ein ziemlich dreckiger Nazi, und ich meine das Wort wörtlich, weil normalerweise sind die ja immer sehr sauber angezogen und versuchen so vorbildhafte Spießer zu sein, denn nichts anderes sind Nazis ja, militante Spießer. Aber der war irgendwie ziemlich verwahrlost und dreckig, jedenfalls streamt er wohl im Internet auf irgendeinem YouTube-Kanal oder so. Und der hatte sich unter die Demo geschlichen und Leute gefilmt. Er war dann erkannt worden von einzelnen Leuten, die ihn schon von anderen Demos her kannten und hatten ihn des Feldes verwiesen. Die Polizei war da nicht so entschlossen, ihn auszuschließen, aber es stellten sich Leute davor mit Transparent und Regenschirm und großer Fahne, sodass er irgendwann nicht mehr in der Lage war, die Leute weiter abzubilden. Aber er hat das wohl schon einige Weile getan. In Bezug darauf jetzt der nächste Song, den Paul Geiger-Zähler dann zum Besten gab. Ich hatte mal eine Punkband, wir hießen Köterkacke. Und wir mussten uns so oft mit so Leuten wie diesem lustigen Fascho-Streamer auseinandersetzen. Wir sind auch gerne, das war, artete richtig in Arbeit aus, in die ostdeutsche Provinz gefahren, haben dort gegen Nazis demonstriert und waren immer weniger. Dann hat Felix ein Lied geschrieben, das geht so. Die scheiß Faschisten, sie stehlen unsere Zeit. Wir haben genug anderes zu tun, ich bin es leid. Scheiß Nazis! Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Wir wenden uns auch gegen die vielen sinnlosen Produkte, die es überall gibt. Was keinerlei Berechtigung hat, wie wir finden. Wir wurden auch mit der Hälfte oder sogar mit einem Zehntel der Produkte klarkommen. Niemand sollte dafür arbeiten, außer vielleicht unsere Freunde, die Roboter. Mein Freund ist Roboter. Ich wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige. Guck, ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft. Wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige. Und ihr könnt vielleicht mitsingen, wenn ihr schon so im Mitsingen-Modus seid, oder? La, la, schafft ihr das? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ich höre euch ja nicht, singt ihr mit? Oh, schön. Die Privilegien in der Zone waren bescheiden, trotzdem konnte niemand sie leiden. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz wohnte jedenfalls nicht in Wandlitz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la heute im Westen wär das zum Lachen. Wegen paar Videorekordern so ein Offres zu machen. Doch in der Gleichheit der Proklamierten hasste man zu Recht die Privilegierten. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Heute wird ein Direktor einer Fabrik nicht in einem Bungalow wohnen, sondern ganz schick in der Vorstadt will er mit gigantischen Zaun. Das sind da Fragen. Fragen, was? Wird sich niemand mehr trauen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Die Demo ging dann zurück zur Beiz, wo eine Punkband auf sie wartete und mit guten Beiträgen, auch textlicher Art, den Nachmittag abschloss. Es wurden zwischendurch Redebeiträge gehalten, die waren sehr ernst und analytisch und nahmen den Kapitalismus sehr genau auseinander. Aber da ihr das normalerweise immer in dieser Sendung hört, habe ich das heute mal weggelassen. Denn ich denke, der Kern des ganzen Wahns der Lohnarbeit und dem Zwang zur Arbeit, der ist auch so sehr gut rausgekommen. Ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr am 2. Mai wieder so einen Aktionstag in Berlin geben wird. Ich habe gehört, dass die Demo von ursprünglich 41 Leuten schon fast auf 300 angewachsen ist. Also 2. Mai, Internationaler Kampftag der Arbeitslosen. Arbeit ist Verrat am Proletariat. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. Am 24. April fanden in vielen Ländern dieser Erde Proteste für die Freiheit des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal statt, so auch in Berlin. Ich habe einige Aufnahmen dort gemacht, allerdings will ich heute gar nicht so sehr den Schwerpunkt auf Mumia Abu-Jamal legen, das machen wir gesondert in einer Sendung mal wieder in nächster Zeit, sondern ich möchte einige Redebeiträge vorspielen, die da zwar Thema waren, weil sie natürlich bei Free Mumia Freedom All dazugehören, aber den Blick mehr auf hier haben. Das erste ist ein Bericht der 9-Euro-Ticket-Bewegung, wo es inzwischen auch Haftstrafen in Berlin gibt. Ja, ihr habt richtig gehört, Haftstrafen. Und das Ganze, weil der Senat es verfuscht hat, rechtzeitig im vergangenen Jahr Tickets auszustellen. Inzwischen hat diese Bewegung diese Missstände zwar behoben, aber es gibt nach wie vor Leute, die in Haft sitzen. Und das hört ihr jetzt. Wir sind von der Bewegung 9-Euro-Ticket und haben uns Ende der letzten Jahres gegründet. Diese Gründung war ein Akt der Notwehr gegen die Kriminalisierung von Menschen, die Transferleistungen beziehen und mit dem 9-Euro-Ticket in der Stadt unterwegs sind. Seit dem 1. Oktober 2023 war es ihnen nämlich nicht mehr möglich, mit dem Ticket sowie ihrem aktuellen Leistungsnachweis ungeschoren die BVG zu nutzen. Plötzlich sollten sie 60 Euro Strafe zahlen, weil ihnen etwas fehlte, was sie gar nicht hatten. Eine Plastikkarte, die ab dem 1. Oktober letzten Jahres notwendig war, um bei einer Fahrscheinkontrolle keine Strafe zu bekommen. Zum einen wussten viele überhaupt nicht, dass neuerdings diese Karte notwendig war, weil die Medien dazu nichts berichteten und die BVG selbst erst recht nicht ihre Fahrgäste informierte. Zum anderen hatten Menschen die Kundenkarte zwar beantragt, jedoch niemals erhalten und konnten sie daher ebenfalls nicht nutzen. Das Versagen des Systems bekam mal wieder nicht die Verursachenden, sondern die den Konsequenzen Ausgesetzten zu spüren. Ab dem 1. Oktober 2023 wurden verstärkt Fahrscheinkontrollen durchgeführt. Die BVG verdiente damals Unsummen an den Menschen, die am wenigsten haben. Und weil das Unrecht ist, haben sich auch viele Betroffene gegen dieses Unrecht gewehrt. Und zwar unglaublicherweise erfolgreich. Denn seit dem 19. Januar diesen Jahres können wieder alle mit ihrem Leistungsnachweis das 9-Euro-Ticket nutzen. Diese sogenannte Übergangsregelung ist bis Ende des Jahres gültig. Und? Die Bußgelder, die seit dem 1. Oktober letzten Jahres aus den beschriebenen Gründen von der BVG verlangt wurden, sind hinfällig geworden, auch rückwirkend. Viele, die seit Oktober letzten Jahres aus Angst vor Forderungen kakerlakischer Inkassounternehmen die 60 Euro bezahlt haben, können dieses Geld fast vollständig zurückerhalten. Auf unseren Flyern stehen die dafür notwendigen Kontaktdaten. Wir gehen gleich mal rum und verteilen sie an Interessierte. Aber es gibt auch jene, die dreimal kontrolliert wurden und jetzt im Knast sitzen. Sie müssen sofort freigelassen werden. Die Gefängnisse platzen aus allen Nähten, weil Armutsdelikte zu Straftaten aufgepimpt werden, die zum Entzug der Freiheit führen. Die Eingeknasteten sind Opfer eines Justizsystems, das nicht der Gerechtigkeit, sondern den Herrschenden verpflichtet ist. Wir fordern die Einstellung der Strafverfolgung sowie die Löschung ihrer Haftstrafe und die sofortige Amnestie. Mumia sitzt seit mittlerweile 42 Jahren im Knast für etwas, das er nicht getan hat. Heute hat er Geburtstag. Gut, okay, also wir wünschen ihm in jedem Fall Gerechtigkeit, Gesundheit und vor allen Dingen die Freiheit. Danke. Dieser Redebeitrag wurde am 24. April 2024 in Berlin-Neukölln vor dem Syndikat Kneipenkollektiv aufgenommen. Entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität. Wir sind eine arme Radiosendung und deswegen verwenden wir auch uralte Geräte. Und an manchen Tagen, es hat da leicht geregnet und ich musste das Aufnahmegerät abschirmen, wird die Qualität nicht so gut. Das gilt auch für den nächsten Beitrag. Das ist ein Redebeitrag der Roten Hilfe, natürlich anlässlich des Geburtstages von Mumia Abu-Jamal, aber eben auch mit dem Blick nach hier. Hört selbst. Liebe Genossinnen, liebe MitstreiterInnen, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Berlin. Wir haben uns heute hier versammelt, nicht nur Mumia zu seinem 70. Geburtstag zu gratulieren, sondern vor allen Dingen, um seinen lebenslangen Widerstand zu würdigen und diesen auch hierzulande auf die Straße zu tragen. Von seinen 70 Jahren auf dieser Erde verbringt Mumia nun schon mehr als 42 Jahre im Knast. Seit über 42 Jahren ist Mumia mit den Schikanen, der Repression und den Lebensgefahren der Inhaftierung konfrontiert. Seit über 42 Jahren leistet er konsequent dagegen Widerstand. Durch seinen alltäglichen Kampf und seine unzähligen Veröffentlichungen ist er zu einer der wichtigsten Stimmen aus dem Knast geworden. Dabei ging es nie nur um ihn selbst. Er hat immer wieder den Rassismus und die Ausbeutung der US-amerikanischen Gefängnisindustrie angeprangert und dabei offengelegt, dass die Sklaverei in diesem System fortgeführt wird. Auf Kosten der Gesundheit und das Leben von über 2 Millionen Gefangenen in den USA wächst das Kapital weniger Profiteuren weiter an. Auch hier in Deutschland stellen Gefangene eine billige Arbeitskraft dar. Gleichzeitig sind Inhaftierte den horrenden Preisen privater AnbieterInnen ausgeliefert für alltägliche Dinge wie das Telefonieren oder der Einkauf von Lebensmitteln. Hinzu kommen unerträgliche Haftbedingungen, eine unzureichende psychosoziale Versorgung, institutioneller Rassismus und der depressive Knastalltag. Der Verlust der körperlichen und seelischen Unversehrtheit wird billigend in Kauf genommen. So war beispielsweise die Suizidrate 2022 in deutschen Gefängnissen 12-mal höher als außerhalb der Knastmauern. Es stellt sich die Frage, ob ein Mensch eine solche Entscheidung überhaupt freiwillig treffen kann, wenn er so stark in die Ecke gedrängt und von seinen Liebsten abgeschottet wird. Denken wir hier an Ferhat Mayouf, welcher 2020 in seiner Zelle in der JVA Moabit durch ein Feuer erstickt ist. Sein Tod lastet auf den Schultern des Knastes und der Verantwortlichen. Und das ist kein Einzelfall. Aber auch sonst scheren sich die Gefängnisse kaum um die Gesundheit ihrer Inhaftierten, vor allem wenn diese widerständig sind. So wurde beispielsweise Anträge für medizinische Untersuchungen des seit Jahren kämpferischen Gefangenen Andreas Krebs, welcher zurzeit in der JVA Tegel einsitzt, wochen- und monatelang ignoriert. Sein Gesundheitszustand ist schon seit einigen Jahren alarmierend, unter anderem durch eine Krebserkrankung. Doch selbst während seines Hungerstreiks, den er dieses Jahr geführt hat gegen Zensur und für die Aushändigung linker Zeitschriften und Bücher, unter anderem eins von ihm selbst geschrieben, bekam er keine medizinische Unterstützung. Wer innerhalb des Knastes eine klare Haltung bewahren kann oder gar dort eine entwickelt und auch nur für die kleinsten Verbesserungen kämpft, erlebt Schikane und Repression. Knast oder auch nur die bloße Androhung des Wegsperrens ist eines der stärksten Repressionsmittel des Staates, um zu versuchen, linke und emanzipatorische Bewegungen zu brechen. Die inhaftierten GenossInnen sollen zur Aufgabe ihrer politischen Identität gezwungen werden, die kämpferischen Gefangenen klein gehalten werden, um den repressiven Anstaltsfrieden zu wahren. Als linke strömungsübergreifende Antirepressionsstruktur wissen wir deshalb, wie wichtig es ist, Gefangene und GenossInnen nicht alleine zu lassen. Mumia ist hierfür ein gutes Beispiel. Sein Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit sowie gegen Ausbeutung, Rassismus und Unterdrückung wurden stets von internationaler Solidarität außerhalb der Knastmauern begleitet und unterstützt. Zusammen konnte sein Widerstand und die praktische Solidarität dafür sorgen, dass sein Todesurteil aufgehoben wurde. Aber auch kleine Erfolge sind hier zu erwähnen. Erst vor kurzem scheint sich die gesundheitliche Versorgung für Mumia im Knast nach Druck von außen verbessert zu haben. Solidarität ist unsere Waffe gegen deren Repression. Sie gibt unseren inhaftierten GenossInnen und Gefangenen Mut, stärkt deren Widerstand und kann sie schützen. Diese Solidarität ist so vielfältig wie die linke Bewegung selbst. Sprecht über die Gefangenen, organisiert Infoveranstaltungen, Demos und Kundgebungen, sammelt Geld für Knastkonten und vor allem lasst ihr eure Solidarität spüren. Wir möchten deshalb mit einem praktischen Appell an alle, an uns alle diese Rede beenden. Schreibt den Gefangenen, seien es auch nur ein paar solidarische Zeilen auf einer Postkarte. Das kann den Menschen, die sie erhalten, Kraft geben und zeigt der JVA, dass wir die Inhaftierten nicht vergessen. Es kann nie zu viel Post geben. Schreibt Mumia, schreibt Leonard Peltier, schreibt an Özgül, Isan und Serkan, die in deutschen Knästen sitzen. Schreibt an Andreas Krebs, Daniela Klette und Maya. Aktuelle Adressen erhaltet ihr über die Website von Political Prisoners. Lassen wir die Leute nicht alleine, sondern knüpfen wir gemeinsam an den Kämpfen an für eine bessere Zukunft ohne Knäste. Freiheit und Glück für alle politischen Gefangenen und Gesuchten. Und in Gedenken an alle Toten durch Gefängnisse. Free Mumia, free them all. Auch dieser Beitrag der Roten Hilfe am 24. April in Neukölln vor dem Syndikat aufgenommen. Einen letzten Beitrag möchte ich euch noch von jemand von der Mumia-Gruppe vorspielen. Die hat erzählt, was international an dem Tag los war, denn es war beileibe nicht die einzigste Demonstration und Protest. Aber wie gesagt, einen ausführlichen Bericht, was auch dann später vor der US-Botschaft sich abspielte, das kommt in einer anderen Sendung. Jetzt hier nur mal der Überblick, wo überall in der Welt Proteste für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal anlässlich seines 70. Geburtstages am 24. April stattgefunden haben. Sehr wichtig heute ist, dass wir nicht allein sind heute auf der Straße. Zeitgleich demonstrieren Unterstützerinnen von Mumia in Bern, in der Schweiz vor der US-Botschaft und in Paris am Place de la République. Mit einigen Stunden Zeitverschiebung starten in den USA heute mehrere Demos. Eine in Philadelphia, wo auch die Menschen aus Boston und New York dazustoßen werden. Eine in Detroit, wo es ebenfalls eine Fahrraddemo für Mumia geben wird, sowie in Houston, Texas. Bereits gestern startete in Französisch Guyana, das ist in Südamerika, ein Nachtmarsch für Mumia, der heute in der Hauptstadt ankommen wird. Ebenfalls gestern versammelten sich Unterstützerinnen in San Diego, Kalifornien, um Mumias Freiheit zu fordern. Am vergangenen Wochenende demonstrierten Mumia-Unterstützerinnen in Mexico City vor der dortigen US-Botschaft und feierten anschließend ein großes Live-Musikfest anlässlich seines 70. Geburtstages. In Frankfurt am Main protestierten in der vergangenen Woche ebenfalls Menschen für Mumia und Leonard Peltiers Freiheit vor dem dortigen US-Generalkonsulat. Und in der kommenden Woche versammeln sich Unterstützerinnen von Mumia in der CLR James Bücherei in London. Also herzlich willkommen zu einer wirklich länderübergreifenden Aktion. Free, free, free Mumia, freedom all. Ja, soweit ein Überblick über Gefangenensolidaritäts- und Antirepressionsgeschichten, die sich in den letzten Wochen in Berlin unter anderem abgespielt haben. Es gab sicherlich noch viel mehr. Wer den genauen Bericht lesen möchte über die Mumia-Demo und auch das vielleicht nochmal schriftlich sehen will, mit vielen Links, wo in anderen Ländern was stattgefunden hat, die oder der kann das auf der Seite des Berliner Free Mumia-Gruppe sehen. Und zwar heißt die Webseite das-mumia-hörbuch.de. Und da gibt es eine Rubrik Demonstrationen, da klickt ihr drauf und da findet ihr das gleich alles. Ansonsten werden wir die Aufnahmen, die ebenfalls nicht sehr gute Tonqualität haben, versuchen so aufzubereiten, dass wir das, was da sich vor der US-Botschaft auch mit den Bands und der Musik und den vielen, vielen interessanten Wortbeiträgen dort stattgefunden hat, mal getrennt in einer eigenen Sendung hier demnächst darbringen können. Yeah. Die gerade gehörte Band hieß Krypta, ist eine tolle Death-Metal-Band aus Brasilien. Werde ich bestimmt nochmal das ein oder andere Stück irgendwann hier einflechten. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass es möglich ist, diese Sendung nochmal zu hören und sie auch als Link Freundinnen, Freunden, Bekannten zu schicken, in welcher Form auch immer, per E-Mail, Social Media, Messenger oder mit was ihr halt kommuniziert. In wenigen Stunden wird sie online zur Verfügung stehen auf unserem Blog, der heißt Radioaktiv Berlin, wie die Sendung, radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole es nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Bleibt dran hier an den Freien Radios in Berlin und Brandenburg, gibt heute noch eine Menge anderer interessanter Sendungen hier zu hören. Und ansonsten hat der Radiojournalist Mumia Abu Jamal, der schon seit 42,5 Jahren im Knast sitzt, hier das letzte Wort. Es wird so lange in dieser Sendung so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Bis dahin hören wir einen alten Jingle, den er 1990er Jahren im Todestrakt in den USA aufgenommen hat. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut und wir hören uns in circa 2 Wochen wieder. Ciao. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest...